Nur mit seiner Schlinge, David war nicht bang. Dieser Hirtenjunge betete und sang. Klein war er verachtet, doch er glaubte Gott und nahm sich schnell 5 Steine, er hört nicht auf den Spott. Ein kleiner Stein in die Schleuder kam und der Stein ging rum und rum. Ein kleiner Stein in die Schleuder kam und der Stein ging rum und rum. Und rum und rum und rum und rum und rum und rum und rum. Ein kleiner Stein pfiff durch die Luft und der Riese fiel tot um.